FM. In eigener Sache. Ihr hört Byte FM und Byte FM ist anders. Ein privater Radiosender ohne Werbespots. Ein Programm, das Hörerinnen und Hörer möglich machen. Wenn ihr gut findet, was wir tun, wenn ihr regelmäßig Byte FM hört und noch kein Fördermitglied seid, dann werdet Teil unseres Projekts für ein gutes, unabhängiges Musikradio. Die Anmeldung als Freundin oder Freund von Byte FM dauert nur ein paar Minuten. Auf der Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Vielen Dank. Byte FM. Es ist 9 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Diana Kramer. Der VW-Konzern ist im dritten Quartal wegen der Probleme bei Porsche tief in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich lief in den Monaten Juli bis September ein Verlust von mehr als 500 Millionen Euro auf, teilte der Autobauer in Wolfsburg mit. Damit bestätigt sich nun, was Analysten schon im Vorfeld vermutet hatten, der Strategieschwenk zur Verbrennerverlängerung bei Porsche reißt den Mutterkonzern VW mit in die roten Zahlen. Die Belastungen durch die Porsche-Neujustierung bezifferten die Wolfsburger aufs Jahr gesehen auf insgesamt 5,1 Milliarden Euro. Eigentlich lief es für Volkswagen wieder etwas besser. Wegen eines Sparprogramms mit Stellenstreichungen konnte die Kernmarke zuletzt ihren operativen Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast versechsfachen und verdiente mehr als Audi und Porsche zusammen. Jetzt dann aber dieser Rückschlag. Aus Berlin, Benedikt Meise. Vor dem Hintergrund des Handelskonflikts beider Staaten haben sich Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump persönlich getroffen. Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden wurde dabei eine Übereinkunft erzielt. Das teilte Trump nach dem Treffen in Südkorea mit. Während eines ruckeligen Flugs in der Air Force One präsentierte Donald Trump Details seiner Einigung mit Xi Jinping. So sollen die Chinesen ihre Exportkontrollen auf seltene Erden für zumindest ein Jahr lang aussetzen. Auch beim Kampf gegen die chemischen Vorprodukte der tödlichen Droge Fentanyl will Peking stärker kooperieren. Im Gegenzug reduziert Donald Trump seine Strafzölle auf chinesische Importe um 10%. Aus Südkorea, Fabian Kretschmer. Unmittelbar vor dem Treffen mit Xi hatte US-Präsident Trump die sofortige Wiederaufnahme neuer Atomwaffentests seines Landes angeordnet. Um welche Art von Tests es sich dabei handeln soll und welche Waffen getestet werden sollen, blieb aber offen. Trump begründete den Schritt mit den Testprogrammen anderer Länder wie Russland. Zum Fußball. Der FC Bayern ist ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Münchner gewannen 4:1 bei Bundesliga-Rivale Köln. Zuvor mühte sich Leverkusen mit 4:2 nach Verlängerung bei Zweitligist Paderborn in die nächste Runde. Die weiteren Ergebnisse: Darmstadt-Schalke 4:0, Union Berlin-Bielefeld 2:1, Düsseldorf-Freiburg 1:3, Mainz-Stuttgart 0:2, Fürth-Kaiserslautern 0:1 und Illertissen-Magdeburg 0:3. Zum Wetter, die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Heute im Osten noch Regenschauer, später zunächst bewölkt, aber überwiegend trocken. Am Abend dann im Nordosten neuer Regen, auch kurze Gewitter mit Sturmböen sind nicht ausgeschlossen. Dazu heute deutlich milder als zuletzt, bei Tageshöchstwerten zwischen 11 und 16 Grad, am Oberrhein heute bis 18 Grad. Morgen insgesamt trockener, bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Das waren die Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Götz Bühler mit einer runden Stunde mit Fundstücken. Schallplatten, die ich irgendwo zwischen Montreal, Greifswald und Göteborg gefunden habe im letzten halben Jahr und die ich ganz dringend mit euch teilen möchte. So wie diese hier zum Beispiel. Jazz Impressions of Lawrence of Arabia vom Walt Dickerson Quartett. Und ja, es knackt am Anfang, gerade wenn Ahmed Abdul Malik singt und spielt, aber sonst hätte diese Platte wahrscheinlich auch das 30-fache gekostet. Thank you. Theme from Lawrence of Arabia, hier gespielt vom Walt Dickerson Quartett. Ein Jahr nachdem der Film ein Riesenerfolg war, kam diese Jazzversion auf einem kleinen Label namens Dauntless. Ich hatte das noch nie vorher irgendwo gesehen. Die Besetzung war obskur, großartig. Austin Crowe am Piano, Henry Grimes am Bass, ein wirklich großartiger Bassist, der mit Sonny Rollins und Thelonious Monk und vielen anderen gearbeitet hat, nachher mit Albert Ayler, Pharoah Sanders, Archie Shepp, also eher aus dem avantgardistischen Bereich, genauso wie Andrew Cyril, der Drummer dieser Session, der nach Privatunterricht bei Philly Joe Jones, später eben auch mit Anthony Braxton und Horace Tapscott und David Murray gearbeitet hat und vielen, vielen mehr. Eine wunderschöne Version, finde ich, von diesem Maurice Jarre Soundtrack von Lawrence of Arabia. Ein ziemlich progressiver Film, der natürlich auf einem Buch basiert, dieser Lawrence von Arabien. Als Kind hat man sowas verschlungen, die ganzen 3,5 Stunden lang, wie er auf Seiten der Araber gegen die Briten kämpft für deren Befreiung. Eigentlich ein ziemlich aktuelles Thema, wenn man so will. Hier ein weiterer Fund, ein weiteres Album, von dessen Existenz ich nichts wusste, bevor es sich mir in einem Plattenladen in Göteborg präsentierte. Buddy Tate meets Dollar Brand. Dollar Brand als Abdullah Ibrahim, bekannter südafrikanischer Pianist, eine Größe international, damals eben noch unter dem Namen Dollar Brand agierend, Ende der 70er Jahre, trifft hier auf Buddy Tate, einen super Swing- und Bob-Saxophonisten, der wirklich mit allem gespielt hat, was Rang und Namen hatte. Jahrgang 1913 war er. Also wirklich ein großer Name des amerikanischen Jazz. Mit Lionel Hampton hat er gespielt, mit Illinois Jacquet und Harry Sweets Allison, und hat später, glaube ich, auch mit Benny Goodman sogar gearbeitet, viel, viel später. Und der trifft Ende der 70er Jahre, als Dollar Brand gerade angefangen hat aufzunehmen in New York, auf diesen großen südafrikanischen, damals eben noch sehr jungen südafrikanischen Pianisten. Die Idee, die beiden bringen sich Lieblingsstücke bei und spielen sie dann zusammen. Bei diesem hier, beim ersten Stück des Albums, ist allerdings überhaupt gar kein Piano zu hören. Also Dollar Brand hat Guduka Mfundi, Going Home, einfach nur Buddy Tate, Cecil McBee und Roy Brooks, also auch eine Wahnsinns-Rhythm-Section, beigebracht und sie spielen lassen. Und das klingt dann so. Thank you. Cecil McBee war das am Bass. Guduka Mfundi, Going Home hieß dieses Stück. Buddy Tate am Saxophon und Dollar Brand, a.k.a. Abdullah Ibrahim, war da irgendwo im Studio. Das Album ist digital als Buddy Tate and Abdullah Ibrahim erhältlich. Im Original hieß es Buddy Tate meets Dollar Brand, so nannte sich der südafrikanische Pianist damals noch. Und dieses Stück wurde intern damals zwischen Buddy Tate und Cecil McBee Going Back to Tulsa genannt, weil die nämlich sich irgendwie da im Studio wohl zum ersten Mal getroffen hatten und merkten, dass sie beide Verwandte in Tulsa, Oklahoma haben und ihr Going Home führte sie also nach Tulsa. Hier ist die runde Stunde bei Byte FM mit einem weiteren lustigen Fund der schwedischen Band Rena Rama. Zumindest nehme ich an, dass es eine Band ist, mit Bengt Berger, Palle Danielsson, Bobo Stensson und Lennart Arberg, die in der Reihe Jazz i Sverige 1973 ein Album aufgenommen haben, eben Rena Rama, das auch digital erhältlich ist, bis auf das beste Stück des Albums. Das muss mir irgendjemand erklären oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hört ihr einfach jetzt das beste Stück, das man digital nicht nachhören kann und das gleich Track 1 des Albums ist und Test heißt. Warum auch immer digital sonst nicht erhältlich, aber hier bei Byte FM in voller 5 Minuten 40 sekündiger Länge. Ein Test von Bobo Stensson mit Lennart Arberg am Saxophon, natürlich dem Pianisten selbst, Palle Danielsson am Kontrabass und dem Schlagzeuger Bengt Berger. Thank you. Test hieß dieses Stück von und mit dem schwedischen Überpianisten Bobo Stenson, immer noch aktiv damals 1973 mit der Gruppe Rena Rama in der Reihe Jazz i Sverige mit einem Album bedacht. 5 Jahre später war in derselben Reihe eine Band namens Birka zu hören, um Rune Karlsson mit Anders Karlén, Bronislav Suchanek und Nisse Sandström. Ein tolles Album, das da einfach nur Jazz i Sverige 78 Birka heißt und das mir neulich in einem sehr schönen kleinen Secondhand-Laden in Göteborg über den Weg lief. In eine Stadt, in der es überproportional viele Secondhand-Plattenläden gibt. Ehrlich gesagt, in der Gegend, in der ich mich bewegte, gab es an jedem Block eigentlich mindestens einen Schallplattenladen und die taugten auch alle was. Und also wären da nicht die Gepäckbeschränkungsbestimmungen gewesen, wer weiß, ob ich heute noch ein Dach über dem Kopf hätte. Also mit einem Text von Albrecht von Konau, der tatsächlich hier ein Copyright hinter seinem Namen hat, 1978 in der Reihe Jazz i Sverige, die Gruppe Birka um Rune Karlsson, Nisse Sandström, Bronislav Suchanek und Anders Karlén, ebenfalls auf dem Label Caprice, wie eben auch Rena Rama. Hier sind sie mit einem Stück namens Backflüt. Birka, Jazz i Sverige. Thank you. Birka von ihrem gleichnamigen Album mit Backflit. Das waren der Gitarrist Anders Carlén, Bronislav Suchanek, Nisse Sandström und der Lieder Rune Karlsson. Ein ziemlich damals schon sehr, sehr umtriebiger Musiker, der mit Wayne Shorter gespielt hatte, mit Albert Mangelsdorf und Jean-Luc Ponty und sogar mit Christoph Komeda und viel mehr, und der diese Band Birka eben, ich glaube, 76 gegründet hat, und 2 Jahre später kam dann das gemeinsame Album mit Backflit. Tolle Platte, finde ich. Ebenso wunderbar The Folk Inspired Jazz Piano auf Emil Wiklicki, dessen Nachnamen ich gerade ganz furchtbar falsch ausgesprochen habe, aber er wird es mir verzeihen. Ich habe ihn vor einigen Jahren in Prag getroffen. Er ist immer noch sehr umtriebig und hat dieses, ich glaube, sein Debütalbum 1977 veröffentlicht, also ungefähr um die gleiche Zeit wie Birka hier, mit dem Gitarristen Lubosch Andrischt, František Ulia am Bass, Milan Vitoch am Schlagzeug und Jan Beranek an der Violine. Alles mehr oder weniger klassische oder klassisch angelehnte Stücke, inspiriert von Chick Corea, Herbie Hancock und Keith Jarrett, dann umgewandelt in Jazzstücke. In Prag aufgenommen im Ende August 1977 in den Supraphon Domovina Studios. Hier ist das erste Stück dieses Albums mit dem Stück Spring of Jazz Water. Emil Wiklicki. Thank you. Prager Pianist und Komponist Emil Wiklicki hier von seinem sehr schönen Album The Folk Inspired Jazz Piano 1977 aufgenommen in dem Domo Wiener Studio von Supraphon in Prag. Spring of Jazz Water hieß dieses Stück. Mein Lieblingsstück darauf ist eine Widmung, ist ein Schlaflied für eine gewisse Thea. Und ich habe tatsächlich neulich Emil Wiklicki angeschrieben und ihn gefragt, wer wohl diese Thea gewesen sein war, sehr schöne Formulierung, wer diese Thea war, der er dieses Lied gewidmet hat, dieses Schlaflied. Und er meinte, es war eine Person, die ihm sehr nahe stand, sehr salomonisch ausgedrückt. Ich könnte mir vorstellen, naja, entweder Tochter, Freundin, Mutter, wer weiß, vielleicht auch seine Musiklehrerin. Auf jeden Fall wird diese Thea jetzt hier schlafliedhaft gewürdigt. Lullaby for Thea, Emil Wiklicki. Thank you. Ein Schlaflied für Thea Lullaby vor Thea von Emil Wiklitschki hier von diesem tollen Album The Folk Inspired Jazz Piano. Nun zu einem wilden Soundtrack zum Film T.R. Baskin mit Candice Bergen in der Hauptrolle. Ich habe diesen Film zugegebenermaßen nie gesehen. Es gibt aber so einen Trailer im Netz und das wirkt schon irgendwie obskur, seltsam. Ganz seltsame, also sie spielt die ewig kalte Frau, die nicht den richtigen Mann findet. Also boah, the male gaze und so weiter. Also naja, aber das ist eben auch schon ein sehr alter Film, würde ich sagen. Im Deutschen heißt er Tanja Baskin, Anruf genügt, von 1971. Aber uns oder mir geht's ja jetzt hier um den Soundtrack und der ist grandios, weil er auch so unterschiedlich ist. Da sind so Groove-Nummern drauf und ein Popstück und ein wenig Jazz. Denn er kommt von Irwin Elliott Zucker, der sich Jack Elliott nannte, um wahrscheinlich in Hollywood einfach größeren Erfolg zu haben. Möglicherweise hat ihm das auch Judy Garland geraten, die ihn nämlich direkt von New York nach Los Angeles engagierte und viel mit ihm gemacht hat. Auf jeden Fall, hier 71 bekam er diesen Auftrag für diesen sehr schönen Soundtrack, nachdem er 6 Jahre vorher schon für den Musicalfilm Goldgräber Molly einen Oscar gewonnen hatte. Ja, für die beste Filmmusik. Dabei hätte er ihn hierfür verdient gehabt, wenn ihr mich fragt. Also Tanja Baskin, Anruf genügt, T.R. Baskin im Original. Hier ist das Stück Night Thoughts. Night Thoughts vom Soundtrack zu Tanya Baskin Anruf genügt, T.R. Baskin. Jack Elliott hat diesen Soundtrack komponiert und conducted und sicherlich hier auch Klavier gespielt. This is Monty Alexander heißt das nächste Album und da könnte man meinen, es handelt sich um das Debütalbum des damals noch sehr jungen jamaikanischen Pianisten, aber weit gefehlt. Er hatte schon Alexander the Great für Pacific Jazz aufgenommen, ebenso fürs gleiche Label Spunky und dann für RCA Victor ein lustiges Album, das da Sing hieß. Aber 1969 sollte es dann so richtig losgehen. Zumindest war das der Plan für Verve damals. Produziert und arrangiert von Johnny Pate, einem ganz wunderbaren und leider sträflich unterschätzten Musiker, der auch natürlich als eigener Künstler ganz tolle Alben gemacht hat, aber vor allem Soundtracks gemacht hat. Ist nicht sogar Chef in Afrika von ihm? Ich glaube ja. Also auf jeden Fall Wahnsinnstyp, der eigentlich nochmal eine eigene Sendung verdient hätte. Nein, hat. Ich sag mal, die nächste Sendung der Runden Stunde ist dann über Johnny Pate und das ist dann hier sozusagen ein Vorgeschmack auf das, was der so kann. Nämlich sehr viel Unterschiedliches. Ich spiele jetzt, wenn die Zeit noch reicht, zwei Stücke. Zum einen auch wieder aus einem Film, nämlich aus dem Film The Oscar. Die Ballade Maybe September und anschließend dann ein Stück, das Johnny Pate extra für dieses Album geschrieben hat mit dem tollen Titel Give Me Freedom. Also zweimal jetzt hier Monty Alexander. Byte FM. Give Me Freedom, von und arrangiert und produziert von dem großartigen Johnny Pate für das Album This Is Monty Alexander. Das vierte Album des damals noch sehr jungen jamaikanischen Pianisten, der tatsächlich über das deutsche Label MPA